Vor der dunklen Mauer erscheint langsam eine Gestalt. Ein elfenhafter Knabe von 11. Ein Wechselbalg. Ein Entführter in Itentracht mit Glasschuhen und einem kleinen Bronzehelm. In seiner Hand ein Buch. Er liest unhörbar von rechts nach links, lächelt dabei, küsst die Seite. Blum, wundersam gepackt, ruft unhörbar: Rudi. Rudi. Rudi sieht blicklos in Blums Augen und liest, küsst, lächelt weiter. Er hat ein zartes, malvenfarbenes Gesicht. An seinem Anzug hat er Knöpfe aus Diamanten und Rubinen. In der freien linken Hand hält er ein dünnes Elfenbeinstöckchen mit violetter Schleife. Ein weißes Lämpchen lugt aus seiner Westentasche. SWR 2 in der Nacht. Es ist 1.29 Uhr. Seit gestern um 8 Uhr morgens und weiter die ganze Nacht hindurch bis um 6 Uhr bringt SWR 2 als 22-stündiges Sonderprogramm Ulysses, Hörspiel in 18 Teilen nach dem gleichnamigen Roman von James Joyce, aus dem Englischen von Hans Wollschläger. Sie hörten Kapitel 15, Kirke. Bearbeitung, Musik und Regie Klaus Buhlert. Jürgen Holz sprach den Erzähler. Ferner wirkten mit Corinna Harfuch, Margit Bendokat, Bibiana Beglau, Jacqueline McCauley, Milan Peschel, Wolfram Koch, Stefan Wilkening, Michael Lucke, Dietmar Bär, Jens Harzer und viele andere. Produktion Südwestrundfunk und Deutschlandfunk 2012. Dramaturgie Manfred Hess.